WDR 5. Das Hörspiel am Dienstag. Meine Damen und Herren, in unserer Reihe 50 Jahre WDR-Radiokunst hören Sie heute das 1993 mit dem Kurt-Laßwitz-Preis ausgezeichnete Hörspiel Dream War von Friedrich Bestenreiner. Du bist da. Endlich. Aber ich sehe dich nicht. Ich kann nichts sehen. Dich nicht. Alles ist schwarz. Das Passwort, Amenza. Den Eingabecode. Passwort. Eingabecode. Das Passwort ist... Das Passwort heißt... Dream War. Der Krieg der Träume. Ein Science-Fiction-Hörspiel von Friedrich Bestenreiner. Regie Thomas Werner. Schön, dich wiederzusehen, Mario. Ein Bierchen wie immer? Und einen Plan. Aber einen, der aus der Kälte kommt. Und doppelt, okay? Ja, ja. Ich bin Mario Verdin. Und das ist das erste Bier. Und der erste Klare. Die erste Musik. Die ersten bunten Lichter und die ersten Miezen. Alles wieder das erste Mal. Seit 5 Jahren. Was weißt du denn von 5 Jahren? Na, hör mal. Das Ding, das du gedreht hast, hat sich ja wohl rumgesprochen. Oh Mann, da haben wir vielleicht gelacht. Und seit wann bist du raus? Das erste Bier und der Klare geht aufs Haus. Hast du schon einen Job? Ich hatte einen Job. Was für einen. Was ich aber vor allem sagen wollte, Case. Ich glaube, Case heißt er. Oder hieß? Hieß er Case? Oder was sagen Sie? Wer ist das? Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Hören Sie zu. Sprechen Sie weiter. Wenn er also Case hieß, Case, muss er hier zahlen? Der Bauer kam ins Gefängnis und seine Frau den Hof. Wir werden den die Zweimann betreffenden Auszüge im Zusammenhang Das Gewichtsproblem der Statistik. Dick, ja. Es geht dreien von Ihnen sehr schwer. Oder gelb? Dreien gelb? Es ist nur ein Beispiel, ein Beistrich, ein Beispiel, halt. Wenn man... Können Sie das wiederholen? Das wieder... Was sagten Sie? Wiederholen, sagte ich. Das zuletzt Gesprochene wiederholen. Ich habe zuletzt gesprochen? Was? Ich kann mich an nichts... Erinnern. Ja, nein. Kann nicht. Was haben Sie gesagt? Wer war das? Ein Patient. Ein Patient des Callahan Memorial Hospitals. Die Krankheit trat von einem Tag auf den anderen auf. Eine plötzliche Lockerung der Assoziationen, wobei die Gedanken völlig chaotisch von einem Gegenstand zum anderen wechseln, ohne dass der Patient selber dies zu bemerken scheint. Außerdem dürfte das Kurzzeitgedächtnis blockiert sein. Eine Art von Korsakow-Syndrom. Und was soll ich dabei? Der vorliegende Fall ist einer von Hunderten, die in den letzten Monaten aufgetreten sind. Wir stehen vor einem Rätsel. Es ist alarmierend. Sie sind sicher ungehalten, wenn ich meine Frage wiederhole. Na, nicht im geringsten. Das Gesundheitsministerium hat die Diamond Foundation mit einem Research-Projekt beauftragt. Und die Diamond Foundation beauftragt Sie, Mario Verdin. Das Projekt zu bearbeiten, das ist Ihr Job. Verzeihung, hier scheint ein Irrtum vorzuliegen. Ich bin Informatiker und kein Irrenarzt. Spezialgebiet Artificial Intelligence. Intelligenz, eben. Und Viren, Computerviren. Was Sie sich mit der Bank von England geleistet haben damals, das hat Ihnen eine gewisse Berühmtheit verschafft. Eine traurige Berühmtheit, sagen wir mal so. Aber lassen wir diesen dunklen Punkt. Auch die Diamond Foundation ist keine Irrenanstalt, sondern eine Gesellschaft für Forschung und Entwicklung in Informatik, virtueller Realität und Cyberspace. Deshalb und nicht Ihres zweifelhaften Vorlebens wegen haben wir Sie engagiert, Mario Verdin. Nehmen Sie den Job an? Und was mit der Mensa? Ihr wart doch ein Herz und eine Seele. Unser Paradeliebespaar. Willst du noch ein Bier? Mensa. Wir liebten einander grenzenlos. Oder glaubten es zumindest. Und wir hassten einander ebenso grenzenlos. Oder glaubten es zumindest. Unsere Liebe war ebenso abgrundtief wie unser Hass innig. Was aber wahrscheinlich auf dasselbe hinausläuft. Liebe und Hass sind Realitäten, die niemals real, immer nur virtuell sein werden. Virtuelle Realitäten. Amanda hatte mich verpfiffen. Wegen der Sache mit der Bank of England damals. Dabei war sie es, die mich auf die Idee mit dem Computervirus brachte. Oh, war aber affengeil. Echt ätzend. Und die Prämie eingesackt von der Versicherung für das Virusprogramm. Stark, was? Super. Sieht der Mensa ähnlich. Und jetzt? Was jetzt? Du weißt nichts von ihr? Absolut nichts? Keine Ahnung. Abgehauen, verschwunden. Traurig, Mario? Ich hab was für dich. Schau her. Vielleicht bringt es dich auf andere Gedanken. Was ist das? Eine Cyberspace-Diskette. Das sehe ich selber. Was ist drauf? Lass dich überraschen, Mario. $75, aber kopieren geht nicht. Schau dir eine Kostprobe an. Cyberspace Kabine 5, Kanal 16, aber nur zum Schnuppern. 3 Minuten, dann schalte das Ding ab, okay? Hallo Mario, da staunst du was? Dreh dich mal um. Linda! Und so, wie du mich noch nie gesehen hast. Und damit meine ich nicht nur die Beleuchtung. Während ich in Wirklichkeit gerade vorn an der Bar arbeite. Ein wenig wärmer angezogen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das ist ein Werbeprogramm. Möchtest du das andere Mädchen auch sehen? Drück mal Control PY 371 Return. Oh Gott, Amanda! Meine Bewegung, meine Stimme, mein Körper, 100 Petabyte. Alles nur Nullen und Einsen. Dual, Oktal, Hexadezimal. Mein Körper ist Software. Und zwar überall. Auch dort, wo es dich vielleicht besonders interessiert. Virtual Reality. Nichts als ein Traum. Aber ein Real Dream. Mal gehst du aber rein.